Also mir ist aufgefallen, die Szene, kurz bevor Sean Penn erschossen wird, die erinnert mich total an den dritten Mann, diese Art, wie der Hund ihm zwischen die Füße läuft. Das war genauso wie bei Harry Lime und seiner Katze, richtig? Platz 5. Männerhort von Franziska Meyer-Price. Erol! Wir gehen shoppen! Ach, wir armen Männer. Du hast doch schon das halbe Internet leer bestellt. Ach, arm wie die armen Frauen, weil uns immer wieder solche dämlichen, erzreaktionären Stereotypen wie in Männerhort begegnen. Männer, die sich dann ins männliche Nest zurückziehen müssen. Wann ist der Mann ein Mann? Tja, der Lauf, den Fuck You Goethe-Star Elias Mbarek gerade hat, sei ihm gegönnt, ohne Frage. Gerne, bitte. Und dann noch mit dieser gesamtgesellschaftlichen Verantwortung, die er beim Spiel, auch in Männerhort, programmatisch, paradigmatisch, wie ethisch, wie moralisch vertritt. Man hat selber Spaß an der Arbeit, dann kann man sich auch vorstellen, dass das später demjenigen Spaß macht, der es sieht. Wow, darf ich wohl sagen. Platz 4. Gone Girl von David Fincher. Und du? Und Amy? Wer bist du? Das ist natürlich die wunderbare Kunst des David Fincher. In einen zunächst recht banal erscheinenden Entführungsthriller, Amy, Rosamund Pike weg, Gatte Nick, Ben Affleck, zunächst verwirrt, verzweifelt, dann unter Verdacht, die Gattin ermordet zu haben, die aber alles andere als tot ist, im Gegenteil. In solch eine Genregeschichte baut David Fincher viele Haken ein. Nichts ist so, wie es scheint. Und Nick und Amy, sie sind weder das Vorzeigepaar aus dem ersten noch das Monsterpaar aus dem zweiten Akt, sondern die Realität einer Ehe ist hier so vielfältig, dass man sich, verschämt auf die eigene Existenz blickend, den Kopf blutig kratzen könnte. Großartiger Film, komplexe Erzählkunst aus Hollywood at its best. Was auch so aussieht... Platz 3. The Equalizer von Antoine Fuqua. Am Anfang jedenfalls so aussieht bei... The Equalizer. Wie die Hauptfigur sich langsam, ja, entfaltet, beeindruckend erzählt. Einsamer Mann, der sich nachts im Diner durch die Weltliteratur schmökert. Einsamer Wolf, so wie der Fischer in Der alte Mann und das Meer, der Hemingway-Roman, den Denzel Washington am Anfang liest. Dann die junge Hure, verprügelt. Und ich störe dich auch bestimmt nicht. Dein Gesicht, was ist da passiert? Aus dem Einsamen wird der blutige, sadistische Dumpfbackenrächer. Widerlich. Platz 2. Maze Runner. Die Auserwählten im Labyrinth von Wes Ball. Vielleicht macht ja dieses Geräusch, Grundmetapher der Verfilmung von James Dashners Jugendfantasy-Abenteuer, einmal mehr deutlich, wie sehr nicht nur Bilder, sondern auch die Geräusch- und Musikspur auf höchstem technischen Kinolevel Filme wirken lässt. Maze Runner erzählt von 5 jungen Männern in einem Labyrinth, Bild für eine Gesellschaft, in der Mann, junge Männer eben, sich gefangen fühlen. Durchaus spannend, keineswegs blöd, aber eben auch voll im Trend. Hollywood liebt zurzeit Fortsetzungsgeschichten über Vampire, Panem-Tribute, Orks und Hobbits. Trilogien bedeuten, wenn's gut läuft, weil ja 3 eine ebensolche Anzahl von Kinojahren, ein gutes Geschäft. Platz 1. Teenage Mutant Ninja Turtles von Jonathan Liebesman. Ach, Megan Fox. Ach, wenn ich mal all den Transformers und jetzt den animierten Schildkrötenmüll beiseite denke. Mich erinnere an Passion Play, 2010, auf DVD herausgekommen. Megan Fox als Engel, der kein Engel sein will. Eine wunderschöne Frau, die in der letzten Szene dann doch die Engelflügel ausfaltet und Mickey Rourke beim Sprung vom Hochhaus vor Bill Murray rettet und mit ihm über die roten Felsen des Südwestens fliegt. Megan Fox, ihr Blick, ihre Schönheit, das Träumerische, das Erotische. Ja, ja, all den anderen Müll wegdenkend. Megan Fox, ach, gebe man ihr doch endlich mal wieder Rollen wie in Passion Play.